Zweites Kapitel: Gebratenes Hammelfleisch. Bilbo sprang auf, zog seinen Morgenrock an und ging in das Speisezimmer. Dort sah er niemand, fand jedoch alle Zeichen eines ausgedehnten, aber eiligen Frühstücks. In dem Zimmer war ein Durcheinander zum Fürchten und Haufen von ungespültem Geschirr standen in der Küche. Fast alle Töpfe und Pfannen, die er besaß, schienen gebraucht zu sein. Der Aufwasch war traurige Tatsache. Bilbo musste einsehen, dass die Gesellschaft der Nacht zuvor keineswegs einem Albtraum entsprungen war, wie er fast gehofft hatte. Nach allem war er sogar erleichtert bei dem Gedanken, dass die ungebetenen Gäste ohne ihn fortgegangen waren und ihn nicht einmal geweckt hatten. Aber ohne ein Dankeschön, dachte Bilbo. Er fühlte sich ein bisschen enttäuscht und dieses Gefühl überraschte ihn. »Sei kein Narr, Bilbo Beutlin«, sagte er zu sich selbst. »In deinem Alter an Drachen und all den ausländischen Unsinn denken.« So band er sich an die Schürze um, machte Feuer, ließ Wasser kochen und wusch auf. Dann verzehrte er ein hübsches kleines Frühstück in der Küche, bevor er das Speisezimmer auskehrte. Die Sonne schien, die Haustür stand offen und ließ eine warme Frühlingsbrise herein. Bilbo begann laut zu pfeifen und die vergangene Nacht zu vergessen. Gerade hatte er sich im Speisezimmer am offenen Fenster zu einem kleinen zweiten Frühstück niedergesetzt, als Gandalf hereinkam. »Mein lieber Junge«, sagte er, »wann gedenkt ihr eigentlich zu kommen? Wie war das denn mit dem frühen Aufbruch? Und hier sitzt ihr nun beim Frühstück, oder wie ihr es nennt, um 22:30. Sie haben euch doch eine Nachricht hinterlassen, weil sie nicht warten konnten.« »Eine Nachricht?« fragte der arme Mr. Beutlin ganz verwirrt. »Du lieber Himmel«, antwortete Gandalf, »ich kenne euch nicht wieder. Habt ihr denn den Kaminsims noch nicht abgestaubt?« »Was hat das damit zu tun? Ich habe genug mit dem Abwasch für 14 zu schaffen gehabt.« »Hättet ihr den Kaminsims abgestaubt, so hättet ihr dies hier hinter der Uhr gefunden«, sagte Gandalf und übergab Bilbo einen Brief, der natürlich auf Bilbos eigenem Briefpapier geschrieben war. Da war Folgendes zu lesen. »Thorin und Company grüßen den Meisterdieb Bilbo für eure Gastfreundschaft, unseren aufrichtigen Dank und für ihr Angebot beruflicher Hilfeleistung unsere freundliche Annahme. Bedingungen? Auszahlung bei Ablieferung. Der Betrag darf den 14. Teil des Gesamtgewinns, wenn es ihn überhaupt geben sollte, erreichen, darf ihn aber keinesfalls überschreiten. Alle Reisekosten in jedem Fall garantiert, Begräbniskosten werden von uns oder unseren Vertretern getragen, falls sich die Notwendigkeit ergeben sollte und die Angelegenheit nicht auf andere Weise geregelt werden kann. Da wir es nicht für notwendig erachten, eure hochgeschätzte Ruhe zu stören, sind wir vorausgegangen, um unsere Vorbereitung zu treffen und werden eure geachtete Persönlichkeit beim Gasthaus zum Grünen Drachen zu Wassernach .11 erwarten. Hoffend, dass ihr pünktlich sein werdet, haben wir die Ehre zu verbleiben. Eure sehr verbundene Thorin und Gesellschaft. Das lässt euch gerade noch 10 Minuten. Ihr müsst laufen, bemerkte Gandalf. »Aber«, sagte Bilbo, »keine Zeit dafür«, sagt der Zauberer. »Aber ich«, fing Bilbo noch einmal an, »auch dafür keine Zeit, ihr müsst losgehen.« Bis zum Ende seiner Tage konnte Bilbo sich nicht erinnern, wie er hinausgekommen war, ohne Hut, ohne Spazierstock und ohne Geld, ohne irgendetwas, das er gewöhnlich mit sich nahm, wenn er ausging. Sein zweites Frühstück ließ er halb beendet und das Geschirr ungespült. Die Schlüssel drückte er Gandalf in die Hand und dann rannte er, so schnell wie seine bepelzten Füße in den Weg hinuntertrugen, an der großen Mühle vorbei, über das Wasser und dann eine ganze Meile weiter oder mehr. Er schnaufte mächtig, als er Wassernach genau auf den Glockenschlag 11 erreichte. Und dabei entdeckte er, dass er ohne Taschentuch unterwegs war. »Bravo«, sagte Balin, der an der Wirtshaustür nach ihm Ausschau gehalten hatte. Gerade in diesem Augenblick kamen die anderen um die Wegkehre vom Dorf her. Sie saßen auf Ponys und jedes Pony war bepackt mit allen möglichen Gepäckstücken, Paketen, Bündeln und Ausrüstungsgegenständen. Es war auch ein sehr kleines Pony dabei, augenscheinlich für Bilbo. »Auf ihr zwei und los geht's«, sagte Thorin. »Es tut mir schrecklich leid«, entgegnete Bilbo, »aber ich bin ohne Hut gekommen, habe mein Taschentuch vergessen und kein Geld eingesteckt. Um genau zu sein, ich habe euren Brief erst nach 10.45 Uhr bekommen.« »Ihr braucht nicht genau zu sein«, sagte Dwalin, »und sorgt euch nicht deshalb. Ihr werdet auch ohne Taschentücher und ohne manches andere zurechtkommen, bevor das Ende der Reise erreicht ist.« »Und was den Hut angeht, so habe ich einen überzähligen Kapuzenmantel in meinem Gepäck.« So nahm die Reise ihren Anfang. Sie trotteten mit ihren beladenen Ponys an einem schönen Morgen kurz vor dem 1. Mai vom Wirtshaus los. Bilbo trug eine dunkelgrüne Kapuze, sie war ein bisschen verschossen, und einen dunkelgrünen Mantel, den Dwalin ihm geliehen hatte. Beides war ein bisschen zu weit für ihn und er sah ziemlich komisch darin aus. Was hätte sein Vater Bungo gesagt, ich wage nicht, es auszudenken. Bilbos einzige Beruhigung war, dass er nicht mit einem Zwerg verwechselt werden konnte, denn er trug keinen Bart. Sie waren noch nicht sehr lang geritten, als Gandalf auf einem prächtigen weißen Pferd erschien. Er hatte eine Masse Taschentücher mitgebracht und Bilbos Pfeife und Tabak dazu. So ritt die Gesellschaft in bester Stimmung weiter. Man erzählte einander Geschichten und sang Lieder, den ganzen Tag über wurde geritten, ausgenommen natürlich, wenn man der Mahlzeiten wegen anhielt. Dies jedoch gab es durchaus nicht so oft, wie Bilbo es gern gesehen hätte, aber immerhin kam es ihm so vor, als ob Abenteuer schließlich doch nicht so schlimm wären, wie er angenommen hatte. So ging es eine ganze Weile. Ein ausgedehnter Landstrich musste durchquert werden, der von einem achtbaren Volk bewohnt wurde, von Menschen, Hobbits, Elben und was weiß ich sonst noch von wem. Die Wege waren gut, es gab auch ein paar Gasthäuser und hin und wieder traf man einen Zwerg, einen Kesselflicker oder einen Bauern, die ihren Geschäften nachgingen. Aber nach einer gewissen Zeit gelangten sie in eine Gegend, wo die Leute sonderbar sprachen und Lieder sangen, die Bilbo nie zuvor gehört hatte. Die Gasthäuser wurden rar und waren gar nicht gut und die Wege wurden immer schlechter. Höher und höher erhoben sich die Berge, auf einigen standen Burgen, denen man ansah, dass sie zu bösen Zwecken erbaut worden waren. Auch das Wetter, das bisher so schön gewesen war, wie es der Mai sonst nur in fröhlichen Geschichten ist, schlug um und es wurde geradezu scheußlich. »Dabei haben wir morgen den 1. Juni«, brummte Bilbo, während er hinter den anderen in einer sehr schmutzigen Spur einherpatschte. Teezeit war vorüber. Es goss in Strömen und es hatte den ganzen Tag über schon so gegossen. Von der Kapuze tropfte es ihm in die Augen, der Mantel hatte sich voll Wasser gesogen, das Pony war müde und stolperte über die Steine und die anderen waren viel zu brummig, um zu sprechen. »Ich bin sicher, dass der Regen bis in die Kleider gegangen ist und in die Verpflegungstaschen«, dachte Bilbo. »Verflixte Meisterdieberei und alles, was damit zu tun hat. Ich wünschte, ich wäre zu Hause in meiner hübschen Höhle beim Kaminfeuer, wenn gerade der Kessel anfängt zu summen. Es war nicht das letzte Mal, dass ich das wünschte.« Die Zwerge trotteten weiter, keiner drehte sich um, keiner nahm vom Hobbit Notiz. Hinter den grauen Wolken musste die Sonne untergegangen sein, denn es wurde dunkel. Wind kam auf und die Weiden am Flussufer beugten sich und seufzten. Ich weiß nicht, was es für ein Fluss war. Er floss sehr rasch und war erdig rot. Die Regengüsse der letzten Tage hatten ihn stark anschwellen lassen. Er kam herab aus Hügeln und Bergen, die vor ihnen lagen. Es war beinahe Nacht. Der Wind riss die grauen Wolken auf und zwischen den fliegenden Wolkenfetzen erschien der Mond über den Bergen. Sie hielten an und Thorin brummte etwas von Abendessen und wo sollen wir einen trockenen Fleck zum Schlafen finden? Bisher hatten sie nicht bemerkt, dass Gandalf verschwunden war. Er war den ganzen Weg bei ihnen gewesen. Kein Wort hatte er darüber verlauten lassen, ob er am Abenteuer teilzunehmen gedachte oder ob er ihnen nur für eine Weile Gesellschaft leisten wollte. Er hatte am meisten gegessen, am meisten erzählt und am meisten gelacht. Aber nun war er einfach nicht mehr da. »Ausgerechnet, wenn ein Zauberer am nützlichsten sein könnte«, maulten Dori und Nori, die des Hobbits Ansichten über regelmäßige, zahlreiche und ausführliche Mahlzeiten teilten. Endlich beschlossen sie, dass sie ihr Lager hier an Ort und Stelle errichten wollten. Sie zogen zu einer Baumgruppe, unter der es zwar ein bisschen trockener war, aber der Wind schüttelte den Regen von den Blättern und das Drip, Drip war höchst störend. Auch schien das Unglück ins Feuer gefahren zu sein. Zwerge können überall und aus allem Feuer machen, mit Wind oder ohne Wind, aber in dieser Nacht gelang es ihnen nicht. Selbst Oin und Gloin nicht, die darin besonders gut waren. Dann bekam eines der Ponys von einem Nichts einen Schreck und ging durch. Es sprang in den Fluss, bevor sie es fangen konnten, und bevor sie es wieder herausholen konnten, waren Fili und Kili beinahe ertrunken und das ganze Gepäck und das Pony, das das Pony getragen hatte, wurde vom Strom weggerissen. Ausgerechnet ihre Verpflegung war darin. Es blieb ihnen sehr wenig für das Abendessen und noch weniger für das Frühstück übrig. Da saßen sie klamm und nass und laut brummend, während Oin und Gloin es noch einmal mit dem Feuer versuchten und sich dabei in die Haare gerieten. Bilbo dachte traurig darüber nach, dass Abenteuer durchaus nicht nur Spazierritte auf dem Pony im Maiensonnenschein waren. Als Balin, der stets den Ausguck übernahm, herüberrief, »Da droben ist ein Licht!« Sie lagerten nicht weit von einem Berg, der teilweise dicht bewaldet war. Zwischen den dunklen Stämmen konnte man einen Lichtschein sehen, ein rötliches, sehr angenehm aussehendes Licht, vielleicht ein Feuer oder eine flackernde Fackel. Nachdem sie eine Weile hingeschaut hatten, begannen sie zu streiten. Einige sagten nein, andere sagten ja. Einige sagten, wer wolle, könne ja gehen und nachschauen, und das wäre am Ende besser als wenig Abendbrot und noch weniger Frühstück und nasse Kleider die ganze Nacht. Wieder andere sagten, diese Landstriche sind nicht genug erforscht, sie liegen zu nah am Gebirge. Reisende kommen selten so weit, die alten Karten taugen nichts, die Verhältnisse sind schlimm geworden und die Straße ist unbewacht. Man hat auch noch gar nichts von dem König hier rum gehört, und je weniger genau einer hinschaut, wenn er hier durchzieht, desto weniger Verdruss wird er haben. Einige sagten, schließlich sind wir 14. Andere fragten, wohin ist Gandalf verschwunden? Diese Bemerkung wurde von allen wiederholt. Dann begann der Regen herabzurauschen, schlimmer denn je, und Eun und Gleun gerieten sich abermals in die Wolle. Das gab den Ausschlag. Wie es auch sei, wir haben einen Meisterdieb bei uns, sagten sie, und so machten sie sich auf und führten ihre Ponys mit aller gebührenden Vorsicht auf den Lichtschein zu. Sie kamen an den Fuß des Berges und waren bald im Wald. Sie gingen den Berg hinauf, aber es war kein ordentlicher Pfad zu sehen, der vielleicht zu einem Haus oder zu einem Bauernhof hätte führen können. Sie taten, was sie konnten, und machten doch allerhand Krach, Geraschel und Geknarre, als sie zwischen den Bäumen in pechschwarzer Nacht dahinzogen, und ein gut Teil Murren und Fluchen kam noch dazu. Plötzlich schimmerte das rote Licht ganz hell und gar nicht weit von ihnen durch die Bäume. »Jetzt ist unser Meisterdieb an der Reihe«, sprachen sie und schauten Bilbo an. »Geht los und kundschaftet dieses Licht aus. Seht zu, warum es leuchtet und ob dort alles sicher und ohne Gefahr ist«, sagte Thorin zu dem Hobbit. »Geht jetzt und kommt rasch zurück, falls alles in Ordnung ist. Wenn nicht, dann kommt zurück, falls ihr könnt. Falls es aber nicht geht, dann heult zweimal lang wie eine Schleiereule und einmal kurz wie eine Baumeule, und dann wollen wir tun, was wir können.« Bilbo musste losgehen, bevor er erklären konnte, dass er überhaupt wie keine einzige Eulensorte zu heulen verstand. Ebenso gut hätte man verlangen können, er solle wie eine Fledermaus fliegen. Aber wie dem auch sei, Hobbite können sich lautlos in den Wäldern vorwärts bewegen. Sie sind stolz darauf. Mehr als einmal hatte Bilbo schon verächtlich über das geschnauft, was er den Zwergenspektakel nannte, wenn die Kerle so dahertapsten. Obgleich weder ihr noch ich in einer solch stürmischen Nacht irgendetwas vernommen hätten, nicht einmal, wenn die ganze Gesellschaft in 2 Schritt Entfernung vorübergerumpelt wäre. Bilbo pirschte sich also an den roten Lichtschein heran, und nicht einmal einen Wiesel zuckte ein Schnurrbarthaar. Bilbo ging geradewegs auf das Feuer zu, denn ein Feuer war es, ohne irgendwen aufzustören. Und dies sah unser Hobbit. 3 mächtige, große Kerle saßen rund um ein gewaltiges Feuer aus Buchenstämmen. Sie brieten Hammelfleisch an langen, hölzernen Bratspießen und leckten das Fett von ihren Fingern. Ein außerordentlich wohltuender Duft stach ihm die Nase. Auch stand ein Fass mit einem guten Tropfen neben ihnen, und die Kerle tranken aus Krügen. Es waren augenscheinlich Trolle. Selbst Bilbo, trotz seines bisher wohlgeordneten Lebens, konnte das sehen. An den groben Gesichtern, an ihrer Größe, an der Länge ihrer Beine, nicht zu erwähnen ihrer Sprache, die keineswegs gepflegt war. Keineswegs. »Hammelfleisch gestern, Hammelfleisch heute und verdammig, wenn es nicht morgen auch nach Hammelfleisch riecht«, sagte einer von den Trollen. »Seit langem haben wir nicht einen winzigen Fetzen Menschenfleisch gegessen«, sagte der zweite. »Was zur Hölle hat Bill sich dabei gedacht, als er uns in diese Gegend brachte? Und noch schlimmer, das Gesöff wird auch schon alle.« Dabei stieß er Bill, der gerade einen tiefen Zug aus dem Krug trat, am Ellenbogen. Bill verschluckte sich. »Halt dein Maul«, sagte er, sobald er die Sprache wiederfand. »Ihr könnt doch nicht erwarten, dass die Leute hierbleiben und von dir und Bert gefressen werden wollen. Mittlerweile habt ihr zusammen 1,5 Dörfer gefressen, seit wir aus dem Gebirge herunterkamen. Wie viel wollt ihr denn noch fressen? Es wäre längst an der Zeit gewesen, für einen solchen netten, fetten Hammelbrocken, wie dies einer war, Dankeschön zu sagen.« Dabei riss er einen ordentlichen Fetzen von der Hammelkeule, die er gerade röstete, und wischte sich den Mund am Ärmel ab. »Ja, es ist schlimm. Trolle benehmen sich nur einmal so, selbst diejenigen, die nur einen Kopf haben.« Nachdem Bilbo das erlauscht hatte, hätte er eigentlich sofort etwas unternehmen müssen. Entweder hätte er geräuschlos zurückgehen und seine Freunde warnen müssen, dass hier 3 ausgewachsene Trolle in unangenehmer Laune saßen. Burschen, die gewiss gern einmal gebratene Zwerge oder zur Abwechslung wenigstens Ponys versuchen würden. Oder hätte rasch eine vernünftige Dieberei ausführen müssen. Ein wirklich erstklassiger und berühmter Meisterdieb hätte an seiner Stelle wohl etwas aus den Trolltaschen herausstiebitzt. Das lohnt sich fast immer. Oder das Hammelfleisch von den Bratspießen gestohlen, das Bier entwendet und sich dann unbemerkt zurückgezogen. Andere, mehr praktisch denkende, aber weniger berufsstolze Leute würden jeden der Kerle vielleicht einen Dolch zwischen die Rippen gesetzt haben, ehe sie überhaupt etwas merkten. Und dann hätte man die Nacht angenehm verbringen können. Bilbo wusste es. Er hatte eine Menge Dinge gelesen, die er niemals gesehen oder selbst getan hatte. Jetzt aber war er sehr beunruhigt und ebenso entrüstet. Er wünschte sich 100 Meilen fort. Und doch irgendwie brachte er es nicht übers Herz, stracks mit leeren Händen zu Thorin und seinen Gesellen zurückzugehen. So stand er im Schatten und zögerte. Da ihm von den verschiedenen Diebesgeschäften, von denen er gehört hatte, das Ausnehmen von Trolltaschen das am wenigsten schwierige schien, kroch er zuletzt hinter den Baum, vor dem Bill saß. Bert und Tom gingen ans Fass und Bill tat einen neuen kräftigen Zug. Da nahm Bilbo all seinen Mut zusammen und steckte seine kleine Hand in Bills riesige Tasche. Es war eine Geldbörse drin, für Bilbo so groß wie ein Sack. Ha, dachte er, als er die Börse vorsichtig herausholte. Und seine neue Arbeit gefiel ihm dabei schon bedeutend besser. Das ist ein schöner Anfang. Und das war er auch. Trollbörsen sind nämlich ein Unglück und diese war keine Ausnahme. »Hier bin ich. Wer seid ihr?« quiekte sie, als sie aus der Tasche herausgezogen wurde. Und Bill drehte sich sofort um und griff Bilbo beim Nacken. »Teufel, Bert, zieh dir an, was ich gegriffen habe«, rief Bill. »Was ist das denn?« fragten die anderen und kamen heran. »Na, wenn ich's selber wüsste. Hey, wer bist du?« »Bilbo Beutlin, ein Meister, ein Hobbit«, sagte der arme Bilbo, klapperte mit den Zähnen und überlegte, wie er einen Eulenruf ausstoßen konnte, bevor sie ihn erdrosselten. »Ein Meister-Hobbit?« fragten sie ein bisschen erschrocken. »Trolle sind schwer von Begriff und sehr misstrauisch allem Neuen gegenüber.« »Was zum Teufel hat aber ein Meister-Hobbit mit meiner Tasche zu tun?« fragte Bill. »Kann man den wohl kochen?« meinte Tom. »Du kannst es ja versuchen«, entgegnete Bert und nahm einen kleinen Bratspieß auf. »Es wird kaum einen Mund voll geben«, beschwichtigte Bill, der sich bereits ein ausgezeichnetes Abendessen einverleibt hatte. »Jedenfalls nicht, wenn Haut und Gräten weg sind.« »Vielleicht läuft noch mehr von dem Zeug hier herum und wir können Gehacktes machen«, sagte Bert. »Hey du, kriechen noch mehr von deiner Sorte in den Wäldern herum, du schmutziges kleines Kaninchen?« fragte er und schaute auf die braunen Pelzfüße des Hobbits. Er griff ihn bei den Zehen und schüttelte ihn. »Ja, massenweise«, schrie Bilbo, bevor er sich daran erinnerte, dass man seine Freunde nicht preisgeben darf. »Nein, kein einziger, nicht ein einziger«, sagte er sofort hinterher. »Was meinst du eigentlich?« drohte Bert und hob ihn diesmal an den Haaren hoch. »Genau, was ich sage«, entgegnete Bilbo keuchend. »Und bitte kocht mich nicht, meine werten Herren. Ich bin selber ein guter Koch und koche bestimmt besser, wenn ihr mich nicht kocht. Hoffentlich versteht ihr, wie ich das meine. Ich will wunderbar für euch kochen. Ihr sollt ein ganz großartiges Frühstück haben, wenn ihr mich bloß nicht jetzt zum Abendessen verspeist.« »Arme Kröte«, sagte Bill. Ich berichtete schon, dass er bereits so viel Abendbrot gegessen hatte, wie sein Magen es gerade noch vertrug. Außerdem hatte er sich eine Riesenmenge Bier einverleibt. »Arme Kröte, lass sie hopsen!« »Nicht eher, als bis er sagt, was er mit massenweise und nicht ein einziger meint«, erwiderte Bert. »Ich lege keinen Wert darauf, dass mir jemand im Schlaf die Kehle durchschneidet. Halt seine Zehen ins Feuer, bis er spricht.« »Das will ich nicht«, sagte Bill, »ich habe ihn gegriffen.« »Du bist ein dicker Esel, Bill«, entgegnete Bert, »das habe ich heute Abend schon einmal gesagt, und du bist ein Lümmel, und das lasse ich mir von dir nicht gefallen, Bill Huggins«, schrie Bert und schlug Bill mit der Faust ins Auge. Dann gab es eine prächtige Keilerei. Bilbo hatte gerade noch so viel Verstand, dass er, als sie ihn auf die Erde fallen ließen, aus dem Bereich ihrer Füße kroch. Und dann verbissen sich die beiden wie Hunde ineinander und warfen einander alle möglichen durchaus zutreffenden Schimpfnamen an den Kopf. Bald hatten sie sich gegenseitig im Schwitzkasten und rollten beinahe ins Feuer. Sie traten und schlugen um sich, während Tom mit einem Ast auf sie losprügelte, um sie wieder zu Verstand zu bringen. Aber das machte sie natürlich nur noch verrückter. Jetzt wäre es für Bilbo an der Zeit gewesen, endgültig zu verschwinden. Aber sein armer kleiner Fuß war in Berts Pranke sehr gequetscht worden, auch hatte er keine Luft mehr und in seinem Kopf drehte sich alles um und um. Japsend blieb Bilbo außerhalb des von Feuer beleuchteten Kreises liegen. Mitten während des Kampfes erschien Balin. Die Zwerge hatten aus der Entfernung den Lärm gehört und nachdem sie eine Weile auf Bilbo oder auf einen Eulenruf gewartet hatten, kroch einer nach dem anderen, so leise er es vermochte, auf das Licht zu. Kaum sah Tom den heranschleichenden Balin in den Lichtkreis treten, als er ein schreckliches Geheul von sich gab. Trolle verabscheuen ganz einfach den Anblick von Zwergen, ungekochten. Bert und Bill hörten sofort auf zu kämpfen und schrien: »Ein Sack, Tom, rasch!« Bevor Balin, der sich wunderte, wo Bilbo bei all diesem Durcheinander steckte, begriff, was geschah, hatte er schon einen Sack über dem Kopf und lag auf dem Boden. »Da wird gleich noch mehr kommen«, rief Tom, »oder ich muss mich mächtig täuschen. Massenweise und nicht ein einziger. Das ist es«, sagte er, »keine Meisterhobbits, aber eine ganze Masse von diesen Zwergen hier. So ist das also zu verstehen.« »Ich schätze, du hast recht«, entgegnete Bert. »Am besten, wir gehen aus dem Licht.« Und das taten sie auch. Mit Säcken in den Händen, die sie sonst dazu brauchten, Hammel und anderen Raub wegzuschleppen, warteten sie im Schatten. Jedes Mal, wenn ein Zwerg herankam und überrascht das Feuer anschaute, die umgeschütteten Krüge und das angenagte Hammelfleisch, hopp, da hatte er einen hässlichen, übel riechenden Sack über dem Kopf und lag auf der Erde. Bald lagen Dwalin neben Balin und Fili neben Kili und Dori, Nori und Ori lagen auf einem Haufen und Oin und Gloin, Bifur, Bofur und Bombur stapelten sich verhängnisvoll nahe beim Feuer. »Das wird ihnen eine Lehre sein«, sagte Tom, denn Bifur und Bombur hatten eine Menge Mühe gemacht. Sie hatten gefochten wie die Irren, wie Zwerge es tun, wenn sie in die Enge getrieben werden. Thorin kam zuletzt, aber er ließ sich nicht ahnungslos überrumpeln. Er hatte schon ein Unglück vorausgeahnt und brauchte nicht erst die Beine seiner Freunde aus den Säcken ragen zu sehen, da begriff er schon, dass nicht alles zum Besten stand. Er blieb im Schatten und fragte: »Was ist hier los? Wer hat meine Leute niedergeschlagen?« »Das sind die Trolle«, erwiderte Bilbo hinter einem Baum. »Die Kerle hatten ihn ganz vergessen. Mit Säcken lauerten sie in den Sträuchern. Mit Säcken lauern sie in den Sträuchern«, fügte er hinzu. »Oh, Tatsache«, sagte Thorin, und schon sprang er vorwärts zum Feuer, bevor sie ihn erwischen konnten. Er griff einen dicken, an seinem Ende hell lodernden Ast, und Bert bekam dieses Ende ins Auge, ehe er wegspringen konnte. Das setzte ihn für eine Weile außer Gefecht. Auch Bilbo tat sein Bestes. Er bekam Toms Bein zu fassen, was so gut das ging, denn es war so dick wie ein junger Baumstamm. Aber er wurde auf ein Gebüsch hinaufgewirbelt und Tom trat Thorin Funken ins Gesicht. Dafür bekam Tom den Ast in die Zähne und verlor einen von den vorderen. Er heulte ganz schön auf, das kann ich euch erzählen. Aber gerade in diesem Augenblick kam Bill von hinten heran und warf einen Sack genau auf Thorins Kopf und herunter bis zu seinen Zähnen. Damit war der Kampf zu Ende. Sie saßen nun ganz hübsch in der Falle. Sauber in Säcke gebunden mit drei wütenden Trollen, die daneben hockten, zwei davon mit Brandblasen und Beulen, und stritten, ob sie die Gesellschaft nun langsam rösten sollten oder klein hacken und kochen, oder ob sie sich nur der Reihe nach draufsetzen und sie zu Sülze zerquetschen sollten. Und Bilbo hing oben im Gesträuch, Kleider und Haut zerrissen, und wagte sich nicht zu bewegen, aus Furcht, dass sie ihn hören könnten. Gerade in diesem Augenblick kam Gandalf zurück, aber niemand sah ihn. Die Trolle hatten inzwischen beschlossen, die Zwerge sofort zu rösten und das später zu essen. Übrigens war dies Berts Gedanke. Nach vielem Gerede hatten sie ihm zugestimmt. »Zu blöd, die Burschen jetzt zu rösten. Das würde die ganze Nacht dauern«, sagte eine Stimme. Bert nahm an, es wäre Bill. »Fang bloß nicht wieder mit der Streiterei an, Bill«, sagte er, »oder es wird tatsächlich die ganze Nacht dauern.« »Wer streitet?«, fragte Bill, denn er dachte, Bert hätte gesprochen. »Du, wer denn sonst?«, antwortete Bert. »Du bist ein Lügner«, sagte Bill, und schon begann der Streit von neuem. Am Ende beschlossen sie, die Zwerge fein zu hacken und sie zu kochen. Sie holten also einen großen schwarzen Topf herbei und zogen ihre Messer heraus. »Zu blöd, die Burschen zu kochen. Wir haben kein Wasser da, und es ist ein ganz schöner Weg bis hinunter zur Quelle«, sagte eine Stimme. Bert und Bill dachten, es wäre Tom. »Halt's Maul«, schrien sie, »oder wir schaffen es nie. Und du kannst das Wasser selbst holen, wenn du noch ein Wort sagst.« »Halt du gefälligst dein Maul«, rief Tom, der annahm, er hätte Bills Stimme gehört. »Ich möchte bloß wissen, warum du dauernd nörgeln musst.« »Du bist ein Dämlack«, sagte Bill. »Ein Dämlack bist du selbst«, schrie Tom wütend zurück. Und so begann die Streiterei schon wieder und wurde hitziger denn je, bis sie schließlich übereinkamen, sich auf einen Sack nach dem anderen zu setzen, die Zwerge zu zerquetschen und sie morgen zu kochen. »Auf welchen Sack wollen wir uns zuerst setzen?«, fragte die Stimme. »Am besten setzen wir uns auf den letzten zuerst«, antwortete Bert, dessen Auge von Thorin ganz schön beschädigt worden war. Er dachte, Tom hätte gesprochen. Red nicht mit dir selbst, rief Tom. Aber wenn du gern auf dem letzten sitzen willst, setz dich doch drauf. Welcher ist es denn? Der mit den gelben Strümpfen, sagte Bert. Unsinn, der mit den grauen Strümpfen, widersprach eine Stimme, die Bills Stimme ähnelte. Ich bin aber sicher, dass sie gelb waren, behauptete Bert. Klar, sie waren gelb, sagte Bill. Aber warum hast du dann aber gesagt, dass sie grau waren, fragte Bert. Ich? Niemals. Tom hat es gesagt. Das habe ich nie gesagt, rief Tom wütend. Du warst es. 2-1 und jetzt halt dein Maul, sagte Bert. Mit wem sprichst du eigentlich, fragte Bill. Mach endlich Schluss, riefen Tom und Bert gleichzeitig. Die Nacht geht vorbei und die Dämmerung kommt früh. Fangen wir endlich an. Die Dämmerung hol euch alle und zu Stein sollt ihr werden, sagte eine Stimme, die klang, als ob es Bills Stimme wäre. Aber das war sie keineswegs. Denn gerade in diesem Augenblick wurde es hell über dem Hügel und ein mächtiges Zittern lief durch die Zweige. Bill machte seinen Mund nicht mehr auf, denn er hatte sich in einen Stein verwandelt, als er sich bückte. Und Bert und Tom wurden zu Felsen, als sie sich nach ihm umschauten. Und so stehen sie noch bis auf den heutigen Tag. Ganz einsam, wenn sich nicht gerade ein Vogel auf sie setzt. Denn Trolle, wie ihr wahrscheinlich wisst, müssen vor der Dämmerung unter der Erde sein oder sie werden wieder zu Gebirgssteinen, aus denen sie gemacht sind, und rühren sich nie mehr. Und so geschah es mit Bert, Tom und Bill. Ausgezeichnet, sagte Gandalf, als er hinter dem Gesträuch hervortrat, und Bilbo half, aus dem Dornbusch herabzuklettern. Da begriff Bilbo, es war des Zauberers Stimme gewesen, die die Trolle so lange nörgelt und streiten ließ, bis das Licht kam und ein Ende mit ihnen machte. Das nächste war, die Säcke aufzubinden und die Zwerge herauszulassen. Sie waren nahezu erstickt und sehr übel gelaunt. Nun, es war auch wirklich keine Freude, dazuliegen und den Plänen der Trolle zuzuhören, die sie rösten, zerquetschen und zerhacken wollten. Bilbo musste zweimal berichten, wie es ihm ergangen war, bis die Zwerge wirklich zufrieden waren. Eine blödsinnige Gelegenheit, sich in der Meister- und der Taschendieberei zu üben, bemerkte Bombur. Was wir brauchten, war ein Feuer und etwas zu essen. Und gerade das hättet ihr von diesen Burschen ohne einen Kampf nun einmal nicht erhalten, sagte Gandalf. Jedenfalls vergeudet jetzt nicht eure Zeit. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die Trolle hier in der Nähe eine Höhle oder ein Loch haben müssten, wo sie sich vor der Sonne verstecken? Wir müssen uns umschauen. Sie suchten die Umgebung ab und fanden bald die Spuren der Steinschuhe ihrer Trolle, die fort in den Wald führten. Sie folgten ihnen bergauf, bis sie, durch Gebüsch verborgen, ein starkes Felstor entdeckten, das zu einer Höhle führte. Aber sie konnten es nicht öffnen, selbst als sie sich alle dagegen stemmten. Gandalf versuchte inzwischen einige Zauberformeln. »Könnte uns das vielleicht helfen?«, fragte Bilbo, nachdem sie müde und ärgerlich geworden waren. »Ich fand es auf dem Platz, wo die Trolle sich herumgeschlagen haben.« Er hielt einen großen Schlüssel in der Hand, den Bill ohne Zweifel für sehr klein und geheim gehalten hatte. Er musste ihm aus der Tasche gefallen sein, bevor er zu Stein wurde. »Warum in aller Welt habt ihr das nicht vorher gesagt?«, riefen sie. Gandalf ergriff den Schlüssel und steckte ihn in das Schlüsselloch. Das Felsentor drehte sich mit kräftigem Schwung nach innen und sie stolperten hinein. Da lagen Knochen auf dem Boden und ein scheußlicher Geruch stand in der Luft. Aber es gab hier eine ganze Menge an Essbarem, achtlos auf Brettern und auf dem Erdboden aufgestapelt. Darunter befand sich ein unordentlicher Haufen von geraubtem Zeug, angefangen mit Messingknöpfen bis zu Töpfen voller Goldstücke, die in einer Ecke standen. Eine Menge Kleider baumelten an den Wänden, aber sie waren zu klein für Trolle und ich fürchte, sie gehörten einmal ihren Opfern. Zwischen ihnen hingen Schwerter verschiedener Form, Art und Größe. Besonders zwei nahmen ihre Blicke wegen der wunderbaren Schwertscheiden und der mit Juwelen besetzten Griffe gefangen. Gandalf und Thorin ergriffen jeder eins und Bilbo nahm ein Messer, das in einer Lederscheide stak. Für einen Troll wäre es höchstens ein winziges Taschenmesser gewesen, aber für einen Hobbit war es geradezu ein Kurzschwert. »Das sieht nach guten Klingen aus«, sagte der Zauberer, der sie halb herauszog und aufmerksam betrachtete. »Sie sind von keinem Troll gemacht, auch nicht von einem Menschenschmied dieser Gegend und unserer Tage. Aber wenn wir die Runen darauf lesen können, werden wir mehr darüber wissen.« »Verschwinden wir möglichst schnell aus diesem grässlichen Gestank«, sagte Fili. So trugen sie also die Töpfe mit den Goldmünzen hinaus und die Lebensmittel, die noch unberührt waren und essbar aussahen, und auch noch ein fast volles Bierfass. Sie sehnten sich schon nach einem Frühstück, und da sie sehr hungrig waren, verschmähten sie keineswegs, was sie aus der Speisekammer der Trolle herausgeholt hatten. Ihre eigenen Vorräte waren sehr knapp, aber jetzt hatten sie Brot und Käse und Bier genug und Speck zum Rösten in der glühenden Asche. Danach schliefen sie, denn schließlich hatten sie eine bewegte Nacht hinter sich, und so unternahmen sie bis zum Nachmittag nichts weiter. Dann aber sattelten sie ihre Ponys, trugen die Töpfe mit Gold weg und gruben sie insgeheim nicht weit von dem Pfad am Fluss ein. Sie sprachen viele und mächtige Zauberformeln über ihn aus, damit sie, falls sie das Glück haben sollten, jemals zurückzukehren, den Schatz wiederfinden konnten. Als dies getan war, stiegen sie auf und trotteten auf dem Pfad weiter nach Osten. »Wo seid ihr gewesen, wenn ich fragen darf?« sagte Thorin zu Gandalf im Reiten. »Nach vorn schauen«, antwortete er. »Und was brachte euch gerade zur rechten Zeit zurück?« »Nach hinten schauen«, sagte er. »Sehr richtig«, meinte Thorin. »Aber könnt ihr nicht ein bisschen genauer berichten?« »Ich ging los, um unseren Weg auszukundschaften. Der wird bald sehr gefährlich und schwierig werden. Auch sorgte ich mich um unsere wirklich nicht sehr großen Vorräte. Immerhin, ich war noch nicht weit gekommen, als ich ein paar von meinen Freunden aus Rivendell traf.« »Wo ist das, Rivendell?« fragte Bilbo. »Unterbrecht mich nicht«, erwiderte Gandalf. »Ihr seid in wenigen Tagen dort, wenn wir Glück haben, und dann seht ihr selbst.« Wie ich also sagte, traf ich zwei von Elronds Leuten. Sie hatten es sehr eilig aus Furcht vor den Trollen. Die beiden haben mir erzählt, dass drei Trolle aus dem Gebirge gekommen wären und sich dicht beim Wege in den Wäldern niedergelassen hätten. Die Trolle hätten jedermann aus der Gegend vertrieben und würden Fremden auflauern. Da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich zurückkehren müsste. Als ich zurückblickte, sah ich in der Ferne ein Feuer und ging darauf zu. So, jetzt wisst ihr es. Bitte seid vorsichtiger beim nächsten Mal oder wir kommen niemals an unser Ziel.« »Vielen Dank«, sagte Thorin.